tausend verzauberten Hexen dem Himmel sein rotes Auge aus. Gehe, wohin fliegst du, wo alle hinfliegen ins Felsensfeld? Gehe, wo ruhest du aus, wo alle ruhen im Baum, im Baum? Gehe, wann schreist du so laut, wenn alle schreien, schreien? Gehe, wann frisst du die Saat, wenn sie gesät ist? Gehe, wann stirbst du allein, wenn alle stirbt im Schnee, im Schnee? Erhob sich also der Krähengeschwader, schwarzes Tuch in dem blassen Abendhimmel, sodann, ach, hatten die tausend verzauberten Hexen dem Himmel sein blutrotes Auge aus. Derlei sah ich oft, Genossen, in diesen Die Regisseurin Brigitte Soberon. Im Knackpunkt war das 11. Plenum gewesen. Das war eine ungeheimliche Zuspitzung, schlimmster Art, also wirklich viel schlimmer als sie dann war in der Kultur. Also jedenfalls für meine Generation. Vielleicht müssen andere, Jüngere sehen das anders. Aber für uns war das 11. Plenum, also 65, also diese schlimme Ulbricht-Ära, wirklich das Zuschnürendste und das Einengste, was es gab. Der Schauplatz wechselt, die Dogmatik bleibt. Prag, 1968. Mit Panzern wird die Idee eines demokratischen Sozialismus niedergewalzt. Protestbekundungen in der DDR werden sofort geahndet und bestraft. Der dschugaschwilische Machtapparat funktioniert besser denn je. Dann hing ich im D-Zug im Fenster und der Fahrtwind presste mir Wind im Mund. Die Augen gesteinigt vom Kohlestaub, Ohren von kreischenden Rädern taub, hörte ich schwingend im Schienenschlag Lieder vom Frühling im roten Prag. Und die Gitarre im Kastler. Das Land ist still. Die Menschen noch immer wie tot. Still, still. Das Land ist still. Noch. Der Naturwissenschaftler und Gesellschaftstheoretiker Robert Habermann, 1976. In diesem Falle war es doch so, in der Pariser Kommune die eilte gewissermaßen der Geschichte voraus, um 100 Jahre vielleicht voraus. Sie war unzeitgemäß in dem Sinne, dass sie ein Versuch einer ungeheuren historischen Vorwegnahme war. Aber hier in der CSR wurde etwas anderes erreicht, endlich Anschluss an die Zeitgeschichte gewonnen. Endlich den Kommunismus auf die Höhe der Aufgaben gebracht, die ihm heute von der Geschichte gestellt sind. Gewaltigen Aufgaben, wenn man bedenkt, dass der Kapitalismus sich in einem Zustand befindet, der normalerweise das Kommunistenherz höher schlagen lassen müsste. Aber heute uns doch mit großen Bedenken erfüllt, wenn man sieht, wie unsere guten Genossen weiter nichts vorhaben, als all die Dummheiten und Fehler nochmal zu wiederholen. Der Philosoph und Ökonom Rudolf Barrow, der Schauspieler Horst Thiemer. Die Grundsituation in Prag war ja, es ist eine kommunistische Partei möglich, die vom Volk geliebt wird. Also zumindest war das, was ich wahrnahm. Nicht so. Und das war meine Ausgangsposition. Ich meine, Robert hatte ja also in seinen Anlauf viel früher genommen. Meiner datiert von 64. Also so, dass ich von da an begann ich umzuschalten geistig, weil ich, also da hatte ich die Erfahrung, dass die nicht weiter wollen. Dass also die wachsende Rolle der Partei und des Staates also eine endlose Rolle sein soll, nicht? Der Machtsicherung. Und das Dann dachte ich, das habe ich nicht gemeint damit. Dann kam Prag 68 und immer mehr verengte sich die Szene, nicht? Es gab keine Hoffnung. Es war vor allen Dingen ja so, dass wir natürlich eigentlich immer noch warteten auf eine Aufarbeitung des 20. Parteitags. Nicht? Wir hatten uns ja nur noch die Rede von Khrushchev besorgt, ne? Und waren nun völlig erstaunt, ne? Dass da ja nichts passierte. Nicht? Immer wurde der Topf zugehalten. Naja, und es war also eine ganz schlechte Stimmung. DDR 1973, Tauwetter. Ulbricht stirbt im Amt. Honecker verspricht, dass es für keinen ein Tabu gebe, der fest auf dem Boden des Sozialismus steht, und unterschreibt das Helsinki-Abkommen zur Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die Künstler und Intellektuellen des Landes schöpfen noch einmal Hoffnung. Brigitte Zuberon, der Schriftsteller Armin Stoiber. Und man hatte tatsächlich mit dem Machtwechsel von Ulbricht zu Honecker gewisse Hoffnungen, und wie das immer mal wieder war. Also so nach einer Eiszeit kam dann wieder so eine Schmelzzeit und dann waren wieder Sachen mehr möglich. Aber in diese Zeit, also in dem Vorfeld von der Biermann-Ausbürgerung, da fing nämlich nach dieser kurzen Zeit der Öffnung, die Honecker gegeben hatte, ja, fing langsam wieder, also so strengere Zensuren und so Einengungen an. Und da, glaube ich, begann so eine Unzufriedenheit doch auch bei Theaterschaffenden, bei Schriftstellern und so. Also die begann da so langsam. Ja. Da müsste ich sagen, dass sich die Auseinandersetzung, der Streit, Krach zwischen den Politikern und den Künstlern in der DDR abgespielt haben, das ist auch nicht 1976 das erste Mal gewesen. Da erinnere ich viele Dinge, die weit im Vorfeld dieser Geschichte lagen, die ich zum Teil auch noch selbst miterlebt habe, wie sie stattfanden. Neu war vielleicht an der Sache, und das ist ja auch immer wieder betont worden, dass das nun zum ersten Mal mit dieser Brutalität in der Honecker-Zeit passierte. Das andere ging ja alles immer noch auf die Ulbricht-Ära zurück. Zweiter Akt. Ich möchte am liebsten weg sein und bleibe am liebsten hier. Berlin 1976. Graue Novembertage. Die Handlung steigt. Biermann wartet ungeduldig auf die Bestätigung seines Reiseantrags nach Köln, wohin ihn der DGB eingeladen hatte. In letzter Sekunde erhält er ein Visum für die Bundesrepublik Deutschland. Im deutschen Dezember floss die Spree von Ost nach West-Berlin. Da schwamm ich mit der Eisenbahn hoch über die Mauer hin. Da schwebte ich leicht über den Drahtverhau und über die Bluthunde hin. Das ging mir so seltsam ins Gemüt und bitter auch durch den Sinn. Es ging mir so bitter in das Herz, da unten die treuen Genossen. So mancher, der diesen gleichen Weg zu Fuß ging, wurde erschossen. Manch einer warf sein junges Fleisch in Drahtverhau und Minenfeld. Durchlöchert läuft der Eimer aus, wenn die MP von hinten bellt. Der Schauspieler Manuel Zuberon. Das ging um wenige Tage, nur dass er überhaupt fahren konnte. In den letzten Stunden hat das, glaube ich, also das war doch immer spannend, weißt du, wenn du mal reisen konntest, bist du zum Kulturministerium und erst wenn du den Pass in der Hand hattest, wusstest du, dass du also am nächsten Morgen fahren kannst. Und das Konzert war Dienstag. Ja, wann wird er gefahren sein? Montag, denke ich mir so. Und ich weiß, dass er die letzten Tage eigentlich nur damit zu tun hatte, welche Lieder er singen wird. Auch natürlich Lieder für die DDR, für den Sozialismus. Nicht im Westen zu singen, die ganz harten Lieder, sag ich mal, die Populärballade, wo also Sindermann, du blinder Mann und der Werner Paul mit Schwarzen und Löwenmaul, also, und nicht die Stasi-Ballade. Also irgendeine Ausgewogenheit zu finden und trotzdem auch er selber zu sein. Er hatte damit zu tun, nimmt er nun zwei Gitarren mit oder auch drei, oder was machst du mit den Fingernägeln der rechten Hand, ne? Er hat doch immer zwei verschiedene, die rechte Hand immer ganz lange Fingernägel und die linke ganz kurz, damit du spielen kannst, dass du um Gottes Willen nicht brechen, und welchen Nagellack nimmst du, so durchsichtigen oder was ist besser, wenn man bloß aufpasst, ne? Nach 15 Jahren, und das erste Konzert und kommen überhaupt Leute und ach, das alles. Ja. Diese Kleinigkeiten, ne? 13. November 1976. 7000 Leute warten in der Kölner Sporthalle auf den DDR-Liedermacher Wolf Biermann. In einem vierstündigen Konzert legt er ein umfassendes politisch-ästhetisches Bekenntnis zum Sozialismus und zur DDR, jedoch gegen jede Spielart des Stalinismus ab. In Ostberlin flimmern nachts die Bildschirme unzähliger Fernsehapparate. Länger als sonst brennt Licht in den Wohnungen. Rudolf Barrow, die Schauspielerin und Chansonette Gisela May. Wir saßen dann nachts vor dem Fernsehschirm da. Ich guckte sonst eigentlich nicht, aber das habe ich eigentlich nur zufällig mitgekriegt. Mein Sohn und ich, der André muss 76 Moment, da war der knapp 14. Und der guckte mit und der sagte, Papa, der schreit raus, was du bloß denkst. Es war ja bekannt, dass er dieses Konzert drüben geben durfte. Oh, und das war also sein erster Auftritt in der, sozusagen in der Bundesrepublik. Und natürlich waren wir alle wahnsinnig gespannt. Und wir haben es also alle am Fernsehen, also ich jedenfalls habe also ganz gespannt am Fernsehschirm gesessen, denn es irgendwo hatte ich gehört, ob das so stimmt, das kann ich alles nicht nachprüfen. Es war irgendwie gesagt worden, man hätte ihm die Bewilligung zu diesem Gastspiel gegeben unter der Bedingung, dass er sich bei diesem Konzert loyal gegen die DDR verhält. Und ich habe also dann am Bildschirm dieses Konzert miterlebt. Es war natürlich ein großes Erlebnis, denn es war ja, also man spürte seine eigene innere Verfassung zum ersten Mal wieder vor, also ein Publikum von Tausenden von Menschen zu singen, wo er bisher immer nur in seinem Kämmerchen singen durfte, da in seiner Wohnung hier in der Hannoverschen Straße. Es kam dann natürlich auch in den Emotionen bei ihm und durchaus begreiflich, zu Äußerungen, gar nicht so sehr in den Liedern, aber in dem, was er immer dazwischen erzählt, nicht? Wo ich also dann doch schon anfing zu schlucken und zu denken, um Gottes Willen, also ob das gut geht, wie werden die Oberen hier das aufnehmen? So fing das bei mir an, die Sorge um dieses Konzert. Unter der Überschrift Rummel um Biermann schreibt heute das DKP-Organ unsere Zeit. Wolf Biermann tischte Schauermärchen über die DDR auf, die sonst nur die Bild-Zeitung parat hat. Mehrere Jahre Knast für einen missliebigen Witz und Ähnliches. Er erklärte die DDR-Arbeiter zu Dieben, denn sie würden im Betrieb Material klauen, wie sie nur könnten. Wer ist erstaunt, dass dieser Biermann bei den Arbeitern in der DDR nicht gelitten ist? Aussagen zur Jugendarbeitslosigkeit, zur Mitbestimmung, zum Kampf für bessere Bildung, zur Sicherung und Vertiefung der Friedens- und Entspannungspolitik, zur dringend notwendigen und nun möglichen Abrüstung, ja selbst eindeutige Aussagen gegen die Berufsverbote in der Bundesrepublik, all das vermisste man in Köln. Die ganze reale Macht der Monopole in der Bundesrepublik wurde geschont. Biermann hielt volles Rohr gegen die SED. Er gab vor, sich gegen Versuche der Reaktion zu wehren, ihn ans Herz zu drücken. Doch das ist ihr schon längst gelungen. Dritter Akt. Und alles geht seinen sozialistischen Gang. 17. November. Die Handlung kulminiert an verschiedenen Orten gleichzeitig. Unverständnis, Lähmung und Konsternation sind die bestimmenden Gefühle, die einer möglichen Reaktion vorausgehen, auf allen Seiten. Die zuständigen Behörden der DDR haben Wolf Biermann, der 1953 aus Hamburg in die DDR übersiedelte, das Recht auf weiteren Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik entzogen. Diese Entscheidung wurde aufgrund des Gesetzes über die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik, Staatsbürgerschaftsgesetz vom 20. Februar 1967, § 13, nach dem Bürgern wegen grober Verletzung der staatsbürgerlichen Pflichten die Staatsbürgerschaft der DDR Die Schauspieler Horst Hiemer und Christian Grashoff. Nun ja, und dann diese Meldung der Ausbildung. Wir waren völlig überrascht. Ich war sogar ziemlich deprimiert, weil mich das erinnerte, ich habe ja noch die Nazi-Zeit erlebt, ein bisschen, nicht wahr? Weil dieser Akt mich sehr eben an die Praktiken der Nazis erinnerte. Ich kannte ja noch Immigranten aus der Kunstszene, nicht Schauspieler, Regisseure jüdischer Herkunft und so. Nicht, dass die teilweise das, diese Ausbürgerung ja erlebt hatten. Nein, das war eigentlich unglaublich. Probiert habe ich 75 am Deutschen Theater Tasso. Also ich kann das Stück nicht erklären, aber es ist ja so ein Konflikt da, oder eben auch nicht, zwischen Dichter und, sag mal ganz einfach, Macht, also dem Fürsten. Und dieses Thema zwischen dem Dichter und dem Fürsten, also wer sagt nun wann was? Ja, der Fürst will also ein großes Gedicht haben und der Tasso, da er schreibt auch. Aber was? So, und das probierten die ganze Zeit. Und da weiß ich noch, dass man so ein bisschen so Probleme hatte, also wie sagt man es meinem Kinde, wenn ich jetzt über dieses Problem rede? Also wie weit entfernt man sich von dem ganz Naheliegenden? Natürlich hätte man zu der Zeit immer so über Dichter und so, also Biermann ist doch der damals ja, hätte einem ganz schnell einfallen müssen, der ist uns auch angefallen, und dass man da ganz offen drüber redet, das fand nicht statt. So, das war wirklich eine schwere Geburt und auch ein schweres Arbeiten für mich. Dann spielten wir, also Tasso, im Deutschen Theater spielten wir Stücke immer lang, und just an dem Abend spielte ich Tasso, und plötzlich kam zum Inspizienten jemand in die Gasse und sagte, du, die lassen den Biermann nicht mehr rein. Da hat er das Konzert gemacht, ging die Meldung durch. Und das weiß ich noch, stand ich neben Dieter Mann, der den Antonio spielte. Und plötzlich war einem das so, ja, was ist denn nu? Als wurde so ganz einfach hell. Was ist denn nu? Und es geht ja so ganz schnell, dass man mal so Blitze im Kopf hat. Wie spielen wir denn jetzt den Schluss von dem Stück? Also weil der ja geht, der Tasso. Ja, und fragen Sie mich nicht, wo der wohin ging. Der ging irgendwo hin. Ja, nun kann man das natürlich sehr übersetzen. Wo geht der hin? Der geht von dem. Das reicht ja auch sicher. Und man kann es ja nicht ausformulieren. Auf der Bühne kann man es ja eh nicht sagen. Und trotzdem war es nochmal so ganz hell mir. Was haben wir da eigentlich gemacht? Was haben wir da eigentlich gemacht? Jetzt ist sowas da. Was denn nun? Biermann befindet sich gegenwärtig in der Bundesrepublik Deutschland. Biermann befindet mit seinem sich feindseligen Auftreten gegenüber der Deutschen Demokratischen Republik hat er sich selbst den Boden für die weitere Gewährung der Staatsbürgerschaft der DDR. Sein persönliches Eigentum wird ihm. Ich besitze einen gültigen DDR-Reisepass mit einem Aus- und Wiedereinreisevisum. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich diese schändliche und schädliche Ausbürgerung nicht hinnehme. Und Sie sollen wissen, dass die wachsende Solidarität von Sozialisten und Kommunisten, von Gewerkschaftern, von Arbeitern und Intellektuellen in Ost und West es inzwischen gar nicht mehr als so aussichtslos erscheinen lässt, dass die Führer der DDR ihre panische Maßnahme zurücknehmen werden. Das geht! Das geht! Das geht! Sein sozialistischer Gang! Mit der Bekanntmachung der Ausbürgerung Wolf Biermanns setzt sich wie automatisch eine riesige Machtmaschinerie in Gang. Aus der kurzzeitigen Agonie bricht eine Unzahl von Schreiben hervor, die den Charakter von Loyalitätsbekundungen haben. Allerdings fallen diese Protagonisten von einst heute als Figuren im Drama aus. Telefonate. Hermann Kant bittet um Verständnis. Schließlich habe er sich schon in seinem neuen Buch zu diesem Thema geäußert und er wolle sich keineswegs zu einem Biermann-Experten mausern. Im Übrigen habe er seiner Erklärung von damals nichts hinzuzufügen. Hermann Kant: Ich will nicht verhehlen, dies rasch zu sagen, dass ich Herrn Biermann ganz gut ausgehalten habe und auch weiterhin ausgehalten hätte. Mich brauchte man nicht vor ihm zu schützen. Ich glaube nicht, dass die DDR Wolf Biermann zu Zwecken der ständigen Selbstreinigung nötig hat. Aber ich glaube sehr, dass sie eine sozialistische und also kritische Kunst nötig hat. Helmut Beierl hat nach einer schweren Schaffenskrise wieder zu schreiben begonnen und fühlt sich momentan außerstande, zu diesem heiklen Thema Rede und Antwort zu stehen. Außerdem wolle er zuvor erst einmal mit Wolf Biermann selbst sprechen. Helmut Beierl: Als Wolf Biermann 1953 in die DDR kam, war er einverstanden mit uns. Als wir ihn förderten, seine Stimme im Klassenkampf zu erheben, erhob er sie gegen uns. Als wir ihn aufforderten, endlich einsichtig zu werden, lächelte er uns von den Sendern des Klassenfeindes seinen Hass entgegen. Um die Freiheit der Künste kämpft man nicht hinter dem Rücken von Verrätern. Doch es gibt auch eine Lücke im System. 11 Schriftsteller bekunden in einem Brief an die SED ihr Unverständnis und bitten die Machthaber, ihre getroffene Entscheidung zu überdenken. Viele Künstler und Intellektuelle schließen sich dieser Meinungsbekundung an. Ein Riss geht durch die Kulturschaffenden und der Staatsschutz arbeitet auf Hochtouren. Wolf Biermann war und ist ein unbequemer Dichter. Das hat er mit vielen Dichtern der Vergangenheit gemein. Unser sozialistischer Staat, eingedenk des Wortes aus Marxens 18. Brumaire, demzufolge die proletarische Revolution sich unablässig selbst kritisiert, müsste im Gegensatz zu anachronistischen Gesellschaftsformen eine solche Unbequemlichkeit gelassen, nachdenkend ertragen. Wir identifizieren uns nicht mit jedem Wort und jeder Handlung Wolf Biermanns und distanzieren uns von den Versuchen, die Vorgänge um Biermann gegen die DDR zu missbrauchen. Biermann selbst hat nie, auch nicht in Köln, Zweifel darüber gelassen, für welchen der beiden deutschen Staaten er bei aller Kritik eintritt. Wir protestieren gegen seine Ausbürgerung und bitten darum, die beschlossenen Maßnahmen zu überdenken. Sarah Kirsch, Christa Wolf, Volker Braun, Stefan Heim, Franz Fühlmann, Stefan Hermlin, Günter Kunert, Heiner Müller, Rolf Schneider, Gerhard Wolf, Jurek Becker. An die 11 Biermannianer im Schriftstellerverband. Ich habe gehört, ihr seid 11 Personen. Wir sind auch 11 Personen. Unser Schichtführer ist Facharbeiter für technische Kohle und wir sind Ofenfahrer im VEB Elektrokohle. Wer oder was ist euer Führer? Ihr produziert Literatur. Wir glühen technische Kohle. Das ist auch Material, welches ihr in euren Autos habt. Wir produzieren also Werte, deren Gegenwert also eure recht ansehnlichen Honorare ausmacht, die unseren Lohn sicher um ein Vielfaches übersteigen. Dagegen haben wir nichts. Wir machen ergo Außenpolitik, ihr macht auch Außenpolitik. So und so. Wir stehen früh um 3:30 auf, wenn wir zur ersten Schicht müssen. Wir sind Vierschichtler, rund um die Uhr. Was seid ihr, um wieder unsere Interessen zu handeln? Was seid ihr nach eurem die DDR und ihre Führung bloßstellenden Brief? Vielleicht oder bestimmt täte es euch gut, für einige Monate mal Vierschichtler zu sein, damit ihr wieder lernt, die Werte und den Staat, die euch so ganz ausgezeichnet bekommen, zu schätzen und zu achten. Unseren Staat, Herrschaften, in erster Linie den Staat der Arbeiter und Bauern, dem auch ihr ohne Seitenschwänzelei dienen solltet, statt auf der Bühne und im Interesse des Klassenfeindes und des egoistischen Mao-Sozialdemokratisten Biermann unseren Staat und seine Führung mit Biermanniaden erniedrigen zu wollen. Rudolf Barrow und Horst Thiemer. Ich weiß nur, dass ein paar wenige Leute, die nicht mitmachen, also immer mehr zählen als 100, die irgendwas unterschreiben. Also ich meine, dass es Biermann selber gab und dass es vor allem solche wie Christa Wolf überhaupt gab und Volker Braun, mit dem ich ja befreundet bin. Das war natürlich sehr bedeutungsvoll. Das wiegt atmosphärisch mehr als die ganzen Zustimmungserklärungen. Das wussten die auch, also jetzt oben. Und dann haben die Schriftsteller natürlich sehr, sehr schnell reagiert. Und wie das so war, wir besorgten uns dann aber auch schnell dieses Papier und dann fingen wir eben an, Unterschriften zu sammeln. Ich fing auch im Rundfunk an, Unterschriften zu sammeln, bin also an einen Regisseur zumindest rangegangen und das hat sofort die Stasi mitbekommen und dann hat man mir über zwei, drei Ecken gleich ganz scharf bedeutet, das soll ich doch lassen, nicht wahr? Kollege Joachim Staritz, Regisseur in der Hörspielabteilung, hat mich eben über Folgendes informiert. Am 18.11. hat ihn der Schauspieler Horst Hiemer zu Hause aufgesucht. Es kam zu einer prinzipiellen politischen Auseinandersetzung über Wolf Biermann und die Aberkennung seiner Staatsbürgerschaft, wobei Kollege Staritz sich vorbehaltlos hinter unsere Maßnahmen stellte. Im Ergebnis des Gesprächs äußerte Hiemer seine Enttäuschung über die Einstellung von Kollegen Staritz. Er hatte ihn als Ersten aufgesucht, um seine Unterschrift unter eine Petition für Biermann zu erhalten. Kollege Staritz kennt Hiemer aus gemeinschaftlicher Arbeit und aus persönlichen Kontakten. Kollege Staritz kennt auch Biermann aus früheren Jahren, hat sich aber schon vor Jahren prinzipiell von ihm politisch losgesagt. Kollege Staritz hat den Parteigruppenorganisator unserer Abteilung, Genossen Goslitzki, ebenfalls von dem Gespräch mit H. informiert. 19.11.1976, Dr. Gugisch, Leiter der Hörspielabteilung. Gisela May, der Philosoph und Literaturwissenschaftler Wolfgang Harich. Und dann eines Tages klingelte es hier und es stand die Eva Maria Hagen vor der Tür mit der Nina und sie brachten so einen Zettel mit und ob ich da unterschreiben würde. Es ging gegen die Ausbürgerung. Ich war also wirklich im Moment konsterniert und fühlte mich nicht imstande, a tempo hier eine Unterschrift zu liefern. Und habe dann am gleichen Abend noch mit dem Theater telefoniert und entscheidende Persönlichkeiten angerufen, vor allen Dingen die unsere Parteileitung, und gesagt, ich möchte dazu eine konkrete Auskunft haben von Kurt Hager. Und ich verlange dieses Gespräch. Und da ich nun eine sehr populäre Schauspielerin in jener Zeit war, bekam ich sofort am nächsten Tag einen Termin bei Kurt Hager und ging zu ihm hin und sagte ihm, ich würde das für einen ganz großen Fehler halten, wenn man diese Sache macht. Und anstatt, dass er mir zugehört hätte, musste ich ihm eine Stunde lang zuhören. Es war unglaublich deprimierend. Ich war also nicht in der Lage, mehr zu sagen, als dass ich es nicht richtig finde, dass ich glaube, dass man es zurücknehmen müsste, dass es unter Umständen einen großen Schaden auslösen könnte. All diese Dinge hat er mit einem, ich möchte schon sagen, fast suffisanten Lächeln zur Kenntnis genommen, um mir dann eine riesen Rede zu halten. Und er hatte das Gefühl, am Schluss hat er mich überzeugt. Es war die Hermine Unterschriftensammlung, die mir auch ganz suspekt ist. Denn schauen Sie, erstens einmal war es klar, dass sowieso Intellektuelle dagegen rebellieren würden. In dem Moment, wo Hermelin, der hoch angesehene Hermelin, das in die Hand nahm und organisierte, war das schon in der Formulierung des Protests sehr moderat und es wurden keine anderen Aktionen gestartet. Und dann ist also mir sehr unangenehm an der Geschichte, dass Leute, die sich damals für Biermann engagiert haben, ausgeschlossen worden sind aus der Partei, während der Drahtzieher der Aktion, Hermlin, in der Partei blieb und hoch angesehen blieb. Und man hatte einen Überblick, wer steht wo. Das ist ja bei der Geschichte erreicht worden, es war ein Fisch. Verschlüsseltes Fernschreiben der Bezirksleitung der SED Potsdam an das ZK Sektor Information. Am 18.11.1976 gegen 13.05 Uhr wurde der Betriebshandwerker Korner Michael, geboren 3.05.1951, wohnhaft Brandenburg, Liebknechtstraße 13, dem Volkspolizeikriminalamt zugeführt. Der Korner hat in der Wartehalle der Zentralpoliklinik Brandenburg mit einem Plakat Größe 55 x 75 cm gestanden und auf sich aufmerksam gemacht. Text des Plakates: Warum wurde die Klaus-Renft-Kombo verboten? Warum schloss man Rainer Kunze aus dem Schriftstellerverband aus? Warum wurde Wolf Biermann die Staatsangehörigkeit der DDR aberkannt? Nur weil diese Leute gesunde Kritik üben, wo sie angebracht ist, und ihr Vaterland nicht schnöde im Stich lassen wie sogenannte Ausreiser. Warum stellen so viele Bürger Ausreiseanträge trotz Krise und Arbeitslosigkeit in der BRD? Ich bleibe in der DDR und übe Kritik, wo sie angebracht ist. Der Korner hat mit dem Plakat dort ca. 10 Minuten stehen können und wurde dann durch den Leiter des mittleren medizinischen Personals, Kollegen Barkus, in den Keller genommen. Dort wurde das Plakat abgenommen und die VP verständigt. Berlin, Spätherbst 1976. Für einen Moment sieht es so aus, als könnte tatsächlich etwas bewegt werden. Doch die kurze Retardation der Handlung, in der es möglich scheint, Biermann wieder in die DDR zu holen, bereitet nur, wie immer, die Katastrophe vor. Es herrscht eine Art Ruhe vor dem Sturm. Jeder ist mit sich selbst und seiner Positionierung in der Gesellschaft beschäftigt. In der Öffentlichkeit der DDR wird das Thema nicht weiter verhandelt. Doch in allen gesellschaftlichen Gremien dampft und brodelt es. Parteisekretäre erhalten Argumentationsstrategien, um dem anhaltenden Protest einiger Intellektueller entgegenzuwirken. Sehr geehrter Herr Stoff, aus Radio und Fernsehen erfahre ich bestürzt von dem Beschluss, dem Sänger und Dichter Wolf Biermann die Rückkehr in die DDR zu verwehren. Ich halte es als Bürger und Schriftsteller der Deutschen Demokratischen Republik nicht nur für mein Recht, sondern auch für meine Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass mich diese Maßnahme sowie ihre Modalitäten aufs Äußerste verstört und beunruhigt, da ich sie weder mit dem Wesen noch mit der Würde, dem Ansehen und auch der Stärke dieses meines Staates vereinbaren kann. Mich schrecken Spuren, ich sehe wachsenden Schaden und fürchte die Folgen. Ich kann und will darum nicht einfach glauben, dass diese so tief bedauerliche Entscheidung schon das letzte Wort in dieser Sache darstellt. Sollte Ihnen, werter Herr Vorsitzender, an einer eingehenden Darstellung oder Begründung meiner Meinung gelegen sein, so stehe ich Ihnen selbstverständlich dafür zu jeder beliebigen Stunde zur Verfügung. Ich bleibe in tiefer Betroffenheit, Ihr sehr ergebener Franz Fühmann. Ich meine, es ist nicht falsch, wenn ich sage, dass diese Solidaritätsbewegung in der DDR, auch unabhängig davon, ob es nun schnell oder weniger schnell gelingt, mich in die DDR zurückzuholen, jetzt schon für die DDR eine ganz großartige, wichtige Sache ist, weil viele Menschen in der DDR etwas erleben, was sie ja wohl nie oder sehr selten in dieser Form erlebt haben, dass es einen Sinn hat, sich einzumischen in seine eigenen Angelegenheiten. Rudolf Barrow, Brigitte Zuberon, Manuel Zuberon. Es war nur so, die konnten überhaupt nichts mehr richtig machen. Also ich habe ja damals noch gedacht, dass also eine Öffnung uns retten könnte. Während ich ja dann, als dann meine Rehabilitierung war, ich sozusagen wahrheitsgemäß sagen musste, also wenn man nun die Begriffe mal akzeptiert, die damals galten, hat Honny doch recht gehabt, das war Vorbereitung der Konterrevolution. Aber das heißt, das System, wie es beschaffen war, hielt solche Reformansätze nicht aus. Also man kann wirklich sagen, dass wir hatten eine kollektive Führung, die mal so und mal so ein bisschen gependelt hat. Und gekämpft hat sowieso niemand dann um die Nuancen, sondern die Balance hat sich, also je nachdem, wer gerade mal auf die andere Seite des Schiffsbords ging, nicht? Ich möchte Ihnen mal ein Gedicht zeigen von ihm. Das hat er 59 geschrieben, also es war ganz am Anfang, als wir zusammen waren. Das heißt so: Mit 12 war ich mutig und lief auf dünnem Eis Schlittschuh. Als ich 20 war, lief ich mutig auf dünnem Eis Schlittschuh. Mut ist verschieden. Ich denke, er hat gewusst, was er macht, und ich fand es immer richtig, dass er das gemacht hat. Aber es war auch sein Weg, aus diesem Land rauszukommen. Ich meine, das war ja auch ein Schritt, der irgendwie latent ja immer im Kopf war. Es gibt ja, weiß nicht, ein Gedicht von Wolf, wo er mal so einen Traum beschreibt, wie also eines Tages der Möbelwagen vorfährt und alle Möbel und anschließend ihn einlädt und ihn eben über den Checkpoint fährt und ihn dann einfach wieder abkippt. Und das war also schon ja immer eine Möglichkeit gewesen. Und 2 Jahre vorher war Solzhenitsyn ausgebürgert worden. Es war also schon so, dass es nicht ganz unüblich mehr zu sein schien. Er hat halt diese Karte gespielt. Also ich meine, man macht sich für das, was man dann tut, immer auch eine rationale Begründung. Aber solche Sachen sind nicht aus Überlegung entschieden, letztlich nicht. Klar, der Wolf wollte mal richtig auftreten und richtig vernommen werden. Diese ganzen Diskussionen, das sieht man ja jetzt hinterher. Also sollst du nun in Jena bleiben oder sollst du rausgehen und das alles. Unter Freunden ist es jeweils ein echtes Problem. Aber wenn man dann die Geschichte mal zusammenhängend sieht, das Wasser sucht halt seinen Weg. Von Ost nach West, ein deutscher Feind. Das Oberland sei schrecklich allein. Abgang ist überall, Abgang ist überall, Abgang ist überall, Abgang ist überall, Abgang ist überall, Abgang ist überall, Abgang ist überall, Abgang ist überall. Vierter Akt. Auch ein preußischer Ikarus. Der Sturz der Handlung in die Katastrophe scheint unaufhaltsam. Das Problemfeld verlagert sich jedoch immer weiter von Biermann weg. Es bleibt in der DDR. Viele Unterzeichner der Biermann-Petition haben inzwischen ihre Unterschrift wieder zurückgenommen, aus Angst vor den Folgen. Die gesellschaftliche Komponente kommt sukzessive zum Tragen. Der Fall Biermann katalysiert die letzte große Auseinandersetzung zwischen Künstlern, Intellektuellen und der Regierung. Brigitte Soberon, Gisela May, Armin Stolper. Ich hab gedacht, ach gut, dass er drüben ist jetzt. Der hat es jetzt geschafft, dass er raus ist aus dem Land, aus dieser Erstickung, also aus dieser Unerträglichkeit seiner Lebenssituation. Denn am Ende hat er wirklich nur noch in seiner Wohnung gesessen und gesungen. Ja. Der würde sicher mir an die Krawatte gehen oder sich wahnsinnig mit mir streiten. Und dennoch meine ich, dass er das, ob bewusst oder ob er damit sehr gespielt hat, ich denke, dass er auch nicht mehr so leben wollte, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich sage nicht, dass er ausgebürgert werden wollte, das sage ich nicht. Aber dass er so nicht mehr leben wollte, das sage ich sehr genau. Hätte er bei diesem Auftritt vielleicht sich etwas gemäßigt und dann hätte man ihn wiederfahren lassen und wiederfahren lassen, so wie mich ja auch, und wir sind ja alle dauernd rumgefahren, wäre es vielleicht, hätte es sich vielleicht eingeschaukelt. Aber das kann ich jetzt nicht sagen, und für ihn selbst weiß ich, was für ihn das Bessere gewesen wäre, nicht? Also für seine Karriere als Businessman ist es natürlich besser gewesen, dass er nach drüben gegangen ist, nicht? Denn es ist ihm ja nicht schlecht gegangen, und in diesem Dilemma lebt er ja nun auch, nicht? Dass er kann den Westen nicht leiden und nun kann er uns auch nicht mehr leiden. Ich habe dann später, als Biermann im Westen keinen Fuß fasste, denn so muss man es ja auch in einer bestimmten Richtung sehen, er ist ja da auch nicht sehr glücklich geworden. Da habe ich mal in einer westdeutschen Zeitung ein Bild gesehen von ihm, wie er so vor einem preußischen Adler fotografiert worden war. Das hat mich also auch zu ein paar Versen animiert, die wollte ich dann mal in einem Sammelband drucken, der ganze Band ist natürlich nie gekommen. Die Biermann-Verse heißen Preußischer Ikarus. Geschmiedet an den Adler, der Preußen einst regiert, seht ihr den großen Tadler ein wenig resigniert. Das deutsche Miserere aus Aug und Schnurrbart spricht, müd blickt der Mann ins Leere, auch hier mag man ihn nicht. Die Hände überm Bauche, den Zorn noch in der Brust, vom Regen in die Jauche, hat er das nicht gewusst? Dieses vom Regen in die Jauche ist ja seine eigene Formulierung. Und hätt er's gleich, er bliebe, wie er sich sehen muss, von Hass krank und von Liebe, ein preußischer Ikarus. Geschmiedet an den Adler, der heute am Rhein regiert, seht ihr den großen Tadler zur Ohnmacht exiliert. Ich freue mich nicht darüber, ich klage niemand an, mir wäre es nämlich lieber, er senkt für uns, der Mann. Vorbei das Spiel verloren, kein Bube mehr der Stich, der König hat keine Ohren, die Dame kein Gesicht. Doch wen in seinem Herzen zieht's nicht, lebt er auch hier, verschworen dem Land seiner Schmerzen und nicht nur auf dem Papier. Woran bin ich geschmiedet? Halt ich das Gleichgewicht? Wer lebt, lebt unbefriedet. Wer anders lebt, lebt nicht. Die Schlussstrophe heißt, geschmiedet an den Adler, der Preußen einst regiert, sehe ich den großen Tadler durchaus nicht unberührt. Fünfter Akt. Das kann doch nicht alles gewesen sein. DDR 1976. Niemandsland 1989. Eckdaten eines Aderlasses. Der ausgeblutete Korpus erhebt sich noch einmal mit zitternden Knien und landet wenig später auf dem Müllhaufen der Geschichte. Auf dünnem Eis waren die Schritte der einen zu zaghaft, um voranzukommen. Die anderen sind eingebrochen und, wenn überhaupt, in Hamburg wieder aufgetaucht. Ein Resümee der Ohnmacht. Die revolutionären Zitterer sind die Sieger der Geschichte. Ausgebrannt sind die Öfen der Revolution. Früherer Feuerasche liegt uns auf den Lippen. Kälter, immer kältere Kälten sinken in uns. Über uns ist hereingebrochen. Christian Grassoff und Brigitte Zuberon. Und jetzt hat man ja festgestellt, jetzt ging so Leute. Und das Gehen bedeutete ja in der DDR immer ein nie mehr zurückkehren für das Denken in der DDR. Das gibt es vergleichshalbe fast nirgendwo auf der Welt. Weil natürlich, man könnte sich auch vorstellen, dass natürlich dann alle dorthin gehen, wo der die Lieder singt. Bloß diesen Punkt gab es nicht. Und das war das eigenartig, warum auch es so in der DDR immer war, jetzt geht der auch, jetzt geht der auch. Und dann plötzlich, 89, da gingen sie alle. Da gingen nicht nur also diese Angeblichen, die nicht gehen sollen, dann gingen auch die, die sowieso nicht gehen sollen. Also das Volk und das Proletariat gingen plötzlich den Führern. Ja. Also, und ich meine, und das hat schon was mit einer raffinierten Politik zu tun, die Intelligenz also, und die Künstler zu trennen vom Volk. Und das ist wirklich, glaube ich, da passiert, in hohem Maße. Manuel Zuberon, Gisela May, Rudolf Barrow. Und irgendwie war das ja doch bei allen Intellektuellen drin. Na Mensch, Kinder, bis jetzt könnt ihr euch noch entsinnen an den Aufruf für unser Land. Das ist ja alles noch nicht lange her. Dass Intellektuelle in diesem Land gemeint, dass die Leute, die die führenden Positionen einer Partei haben, eigentlich ähnlich denken müssten, sondern nur durch äußerliche Zwänge oder durch Verkrüppelungen in ihrer Biografie auf irgendwie ein anderes Gleis gekommen sind. Also irgendwie haben wir immer gehofft oder gedacht, so sowas wie Dubček, wie Gorbatschow, wäre ein bisschen reichlicher gesät. So naiv wurde gedacht, und dass diese Naivität nicht kurzzeitig ist, wissen wir zumindest mit diesen Appellen für unser Land. Das ist ja alles nicht so sehr lange her. Unsere Blauäugigkeit, dieses Klägliche zugrunde gehen, das hätte ich mir auch in meinem Leben gerne erspart. Ich gehörte auch zu denen, die eigentlich geglaubt hat, dass man diesen Sozialismus hätte reformieren können. Aber es fehlten die entsprechenden Persönlichkeiten, merkwürdigerweise. Es war ja kaum einer da. Was war denn Herr Krenz? Mein Gott, die einzige Alternative, die er hatte, war nur Herr Krenz. Das ist ja nun wirklich nicht gerade das Beglückende, nicht? Was ich am wenigsten begriffen habe, dass Leute, die einen solchen Rang hatten, sagen wir mal, auf welchem Gebiet auch immer, aber wie ich, dass die trotz allem den Mund nicht aufgemacht haben bei Dingen, die ihnen nicht behagten. Und das hat mich so tief deprimiert, dass also, es war ja nicht so, dass wir dauernd Angst haben mussten, mit einem Bein im Gefängnis zu sein. Bei dem einen, der hatte nun gerade wieder ein Auto beantragt, nicht? Und dann, ja, wenn ich das sage, vielleicht kriege ich das Auto nicht. Und der andere hatte gerade wieder seine Westreise, wo seine Ehefrau mitfahren durfte. Und dann hat er sich gesagt, ach, dann lässt du das lieber nicht. Solche blödsinnigen kleinen Dinge waren es oft, die dann Leute doch zum Schweigen gebracht haben, dass sie nichts gesagt haben. Also ich glaube, das ist also immer also ein gutes Beispiel ist, wenn jemand also die Wahrheit über sich selbst rausfinden will. Das heilt auch um ihn rum, weil das hat immer Folgen für die, die ihn die ganze Zeit gekannt haben. Das ist der Punkt, um den es da geht, und glaube um nichts anderes. Epilog. Meine lieben Ossis, ich mag sie nicht mehr. Berlin, Ende 1989. Der einst viel gehasste und von wenigen geliebte Biermann wird wieder in den Kreis der Landeskinder aufgenommen. Der Held zerbricht nicht an den Strukturen, die Strukturen nicht an ihm. Das tragische Schauspiel endet komisch. Biermann kommt, um sich in der Menge zu baden, aber nach Hause kommt er nicht. Dass die Angelegenheiten der Menschen in der DDR auch die seinen seien, bleibt eine nostalgische Behauptung. 15 Jahre Exil sind eine lange Zeit. Heute am frühen Nachmittag vor dem Ministerium für Kultur in Berlin. Nach einer einstündigen Aussprache, die Kulturminister Dr. Dietmar Keller mit dem Liedermacher Wolf Biermann führte, treten die Gesprächspartner vor die zahlreich versammelten Vertreter der Presse. Heide Bergner war für uns dabei. Sie wissen, dass die Koalitionsregierung Motto angetreten ist, eine geistige Erneuerung in diesem Land zu machen. Zur geistigen Erneuerung gehört auch, dass wir ein klares Bekenntnis zu dem abgeben, was in der Vergangenheit an Fehlern, an Fehleinschätzungen, an Fehlhaltungen passiert ist. Die Ausbürgerung war ein Fehler,